Dieser Blick zeigte mir Hans mit seinem Kameraden in einem Kampf auf Leben und Tod. Sie hielten sich gegenseitig an der Kehle gepackt. Ich sprang in mein Korbboot und setzte mich auf die Ruderbank. Es war höchste Zeit, denn ich wäre beinahe an dem Boot vorbeigesprungen. Ich konnte in dem kurzen Augenblick weiter nichts sehen als diese beiden wütenden, purpurroten Gesichter unter der qualmenden Lampe. Ich schloss meine Augen, damit sie sich wieder an die Finsternis gewöhnten. Die endlose Schifferballade war schließlich doch zu Ende gekommen, und die ganze, so stark gelichtete Gesellschaft am Lagerfeuer hatte wieder das Lied angestimmt, das ich so oft gehört hatte. 15 Mann bei des Toten Kist, jo ho ho, und ne Buddel Buddel rum. Suff und der Teufel holten den Rest, jo ho ho, und ne Buddel Buddel rum. Ich musste unwillkürlich denken, wie eifrig gerade in diesem Augenblick Suff und der Teufel in der Kajüte beschäftigt waren. Da überraschte mich plötzlich eine scharfe Wendung des Korakels. Das Boot drehte sich um sich selbst und schien dann einen anderen Kurs einzuschlagen. Die Geschwindigkeit war inzwischen außerordentlich gestiegen. Ich schlug sofort meine Augen auf. Rund um mich herum waren kleine Kräuselwellen, die ein scharfes, plätscherndes Geräusch verursachten und ein wenig phosphoreszierten. Die Hispaniola selbst, hinter deren Stern ich mich noch immer in einer Entfernung von ein paar Ellen befand, schien zu taumeln, und ich sah ihre Spieren in der Finsternis der Nacht sich ein wenig bewegen. Ja, als ich länger hinsah, überzeugte ich mich, dass auch das Schiff sich nach Süden herumdrehte. Ich warf einen Blick über meine Schulter, und mein Herz schlug gegen die Rippen. Unmittelbar hinter mir war die Glut des Lagerfeuers. Die Strömung hatte eine Wendung in einem rechten Winkel gemacht, und ihr waren der große Schoner und das kleine hüpfende Korakel gefolgt. In immer schnellerer Fahrt bewegte die Hispaniola sich durch den engen Sund nach der offenen See hinaus. Plötzlich machte die Hispaniola vor mir wieder eine scharfe Wendung, vielleicht 20 Grad, und in demselben Augenblick hörte ich von Bord her einen Schrei nach dem anderen. Ich konnte schwere Seemannsstiefel die Kajütstreppe hinaufstampfen hören und wusste nun, dass die beiden Trunkenbolde endlich in ihrem Zank aufgehört und das Unglück bemerkt hatten, das über sie hereingebrochen war. Ich legte mich flach auf den Boden des armen Bootes und empfahl in einem frommen Gebet meine Seele ihrem Schöpfer. Ich war überzeugt, dass am Ausgang der engen Meeresstraße Schiff und Boot in eine wilde Brandung hineingeraten müssten, wo alle meine Sorgen ein schnelles Ende nehmen würden, und obgleich ich vielleicht zu sterben bereit war, so war ich doch nicht imstande, meinem herannahenden Schicksal ins Gesicht zu sehen. So muss ich stundenlang gelegen haben, ständig von den Wogen hin und her geworfen, alle Augenblicke von einer Sprühwelle durchnässt und in steter Erwartung des Todes von der nächsten Woge. Allmählich überwältigte mich die Müdigkeit. Trotz meiner Todesangst kam eine Art von Betäubung über mich, bis ich schließlich einschlief. Da lag ich, in meinem von den Wellen hin und her geschleuderten Korakel, und träumte von der Heimat und dem alten Admiral Benbow.